Gnädiges Fräulein, Ihre Exzellenz der Graf. Er kömmt, gnädiges Fräulein. Er ist es. Er ist es. Ist er's? Oh, nun geschwind, Telheim. Wer? Wer kommt? Ihr Oheim, Fräulein, dieser grausame Oheim, lassen Sie ihn nur kommen. Er hat es mit mir zu tun. Geschwind, umarmen Sie mich, Telheim, und vergessen Sie alles. Ach, wenn ich wüsste, dass Sie es bereuen könnten. Nein, ich kann es nicht bereuen, mir den Anblick Ihres ganzen Herzens verschafft zu haben. Ach, was sind Sie für ein Mann. Umarmen Sie Ihre Minna, Ihre glückliche Minna. Und nun ihm entgegen. Wem entgegen? Dem besten Ihrer unbekannten Freunde. Wie? Dem Grafen, meinem Oheim. Meine Flucht, sein Unwille, meine Enterbung. Hören Sie denn nicht, dass alles erdichtet ist? Erdichtet? Aber der Ring, der Ring! Wo haben Sie den Ring, den ich Ihnen zurückgegeben? Sie nehmen ihn wieder. Oh, so bin ich glücklich. Hier, Minna. So besehen Sie ihn doch erst. Welcher Ring ist es denn? Den ich von Ihnen habe oder den Sie von mir? Oh. Ist es denn nicht eben der, den ich in den Händen des Wirts nicht lassen wollen? Gott, was sehe ich? Was höre ich? Soll ich ihn nun wiedernehmen? Soll ich? Geben Sie her, geben Sie her. Nun, ist alles richtig. Oh, boshafter Engel, mich so zu quälen. Dieses zur Probe, mein lieber Gemahl, dass Sie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne dass ich Ihnen nicht gleich darauf wieder einen spiele. Oh, Komödiantinnen, ich hätte euch doch kennen sollen. Nein, wahrhaftig, ich bin zur Komödiantin verdorben. Ich habe gezittert und gebetet, mir mit der Hand das Maul zuhalten müssen. Leicht ist mir meine Rolle auch nicht geworden. Aber so kommen Sie doch. Ich höre ihn schon.